26. September 2021. In der Bayerischen Musikakademie Markt Oberdorf wird Klaus-Peter Veranis Werk Ouvrir Fermé, die feinen Unterschiede, uraufgeführt. Komponiert für Bandoneon und Streichquintett. 3 Tage später entstand in der Münchner Spielstätte Schwere Reiter folgender Mitschnitt des Stücks mit Louise Jalut und dem Ensemble Silage. Ouvrir Fermé, die feinen Unterschiede, eine Komposition für Bandoneon und Streichquintett von Klaus-Peter Verani, gespielt von Louise Jalut und dem Ensemble Silage 2021 im Münchner Schwere Reiter. In der Münchner Produktions- und Spielstätte Schwere Reiter wurde auch Johannes X. Schachtners symphonischer Essay für Kammerensemble uraufgeführt, mit dem Ensemble Zeitsprung. Thank you. Johannes X. Schachtner komponierte diesen symphonischen Essay für Kammerensemble, zum Klingen gebracht vom Ensemble Zeitsprung unter Markus Elsner, hier im Concerto Bavarese auf Bayern 2. Split the Lark and you will find the music, so der Titel einer lyrischen Suite für Violine, Cello und Klavier von Gloria Coates. Es musizieren Peter Shepard Scarlett, Neil Heidi und Roderick Chadwick. Thank you. Thank you. Das waren Peter Shepherd Scarlett, Neil Heidi und Roderick Chadwick mit Split the Lark and You Will Find the Music, einer lyrischen Suite für Violine, Cello und Klavier von Gloria Coates. Mit einem Live-Mitschnitt aus dem Münchner Prinzregententheater geht's hier auf Bayern 2 weiter. Das Münchner Kammerorchester spielt unter der Leitung von Alexander Liebreich das Stück Von wachsender Gegenwart von Nikolaus Brass. von wachsender Gegenwart, eine Komposition von Nikolaus Brass. Das Münchner Kammerorchester wurde geleitet von Alexander Liebreich, 2007 im Münchner Prinzregententheater. 1998 wurde in Freiburg das folgende Stück für Gitarre und Schlagzeug von Michael Quell uraufgeführt. Der Titel Interdependenzen. Wir hören Johannes Oellinger und Matthias Lachenmeier. Concerto Bavarese auf Bayern 2. Der Gitarrist Johannes Oellinger und der Schlagzeuger Matthias Lachenmeier interpretierten das Stück Interdependenzen von Michael Quell. 2014 entstand im Münchner Herkulessaal folgende Aufnahme des Werks Avenir von Nikolaus Richter de Vroux mit dem Organisten Wolfgang Mitterer, dem Chor und dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Thank you. Thank you. 38 946 33. Yeah. Kroll. Thank you. Avenir für Orgel, Chor und Orchester, komponiert von Nikolaus Richter de Vroux, gespielt von Wolfgang Mitterer, dem Chor und dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter Johannes Kalitzke.